wirst du mich einmal von meiner Leidensqual, von meiner Angst befreien. Wie lange soll ich Tag und Nacht um Hilfe schreien? Und ist kein Retter da? Der Herr ist ihnen allen nah.